ist dies verloren gehen in Liebestiefen ohne Ziel und Schranken, die ganze Welt mit lichten Augen sehen, im Sonnenschimmer klare Freude gehen. Eins sein in einem tiefen Glücksgedanken. Und wie im Leben auch die Stürme wehen, da ist kein Zagen und da ist kein Schwanken. Fest steht die Liebe, wie die Sterne stehen. Wie wundersam ist dies Verlangen.